Sender des Rundfunks in der Deutschen Demokratischen Republik. Wir melden uns, verehrte Hörer, von einem der östlichsten Punkte dieser Republik. Wenige Kilometer von der kleinen Stadt Fürstenberg im Kreise Frankfurt entfernt. Hart an den Ufern des Oder-Spree-Kanals, unweit der Grenze von Oder und Neiße. Wir melden uns aus dem jüngsten Betrieb unserer volkseigenen Industrie, dem Eisenhüttenkombinat Ost. Und es ist gut, sich bei der Nennung dieses Namens zurückzuerinnern an einen Tag. An den 18. August des Jahres 1950. Da standen hier auf eben diesem selben Punkt etwa 100 Menschen. Jugendliche, Frauen und Männer, Jungen aus der Freien Deutschen Jugend, Vertreter der Ministerien. Sie standen auf der Lichtung eines jungen, niederen Kiefernwaldes und hörten auf die Worte des Ministers für Schwerindustrie, Fritz Seltmann, der mit einem Zeigestock auf zwei große Pläne wies und in kurzen, knappen Worten den Aufbau des modernsten Hüttenwerkes Westeuropas erklärte, der wenige Wochen vorher auf dem dritten Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen worden war. Und ich erinnere mich noch sehr gut an manches zweifelnde Gesicht, das abwechselnd einmal auf die Pläne und dann wieder auf die endlos erscheinende Weite von Sand, Gras und Nadelholz blickte. Es wäre ein vergebliches Bemühen, all die Etappen der folgenden Monate zu schildern, die diesen Gesichtern, die damals zweifelte, das Zweifeln nahmen, das Abholzen des Waldes, die Arbeiten der ersten Bagger und das Schütten der ersten Fundamente. Und dann spannten sich die ersten Hochspannungsleitungen durch den jungen märkischen Kiefernwald. An allen verschiedenen Plätzen wurde gebaut und heute winkt weit und in der Sonne glänzend die gerade Linie der mechanischen Werkstatt darüber. Drei Dinge sind es, die das Gesicht dieses Geländes bestimmen. Fundamente, Gerüste und Richtkronen. Heute also am 19. September 1951 sind die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass die Betriebsleitung des Eisenhüttenkombinates Ost im Namen der Arbeiterinnen und Arbeiter Briefe hinausschicken konnte, in denen ein schlichtes Stück weißes Papier liegt mit der Aufschrift Fürstenberg Oder im September 1951. Einladung zur feierlichen Inbetriebnahme des Hochofens 1 am Mittwoch, dem 19. September vormittags. Vor dem großen Komplex des Hochofens ist in aller Eile eine Bühne errichtet worden, auf der lange rote Tische mit Fahnen bedeckt dastehen und auf denen die Ehrengäste der Republik Platz nehmen wollen. Es ist eine Bühne, die all das ausdrückt, was in den letzten Wochen und Monaten hier geschah. Sie trägt auf rotem Grund eine weiße Schrift: Unsere Arbeit dient der Einheit Deutschlands und dem Frieden. Und vor dieser Schrift junge Menschen, junge Pioniere, die Segelflugzeuge in den Händen tragen, die sie den Gästen überreichen wollen, die sie ihnen schenken wollen und die singen wollen von diesem Aufbau, der in den vergangenen Wochen und Monaten so stürmisch von sich reden machte in ganz Deutschland. Eine vieltausendköpfige Menschenmenge hat sich versammelt vor dieser Bühne. Und der Beifall, der soeben aufklingt, der gilt unserem Ministerpräsidenten Otto Grote wohl, der soeben das weite Rund des Hochofenplatzes erreicht hat und in diesen Augenblicken die Tribüne betreten wird. Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesichter dieser Menschen werfen, die hier in weitem Halbkreis vor der Bühne vor den Fahnen stehen. Es sind Menschen, Arbeiterinnen und Arbeiter der verschiedensten Betriebe aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und das ist etwas Schönes, meinen wir, dass dieses größte und modernste Hüttenwerk Westeuropas in einer kollektiven Arbeit entsteht. Das ist das Ergebnis von vielen, vielen Handschlägen der verschiedenartigsten Berufe. Und jetzt haben sich alle von den Plätzen erhoben und rufen und winken unserem Ministerpräsidenten zu, der in weißem, hellen Mantel soeben an den Rand der Bühne herangetreten ist, den rechten Arm erhoben hat und lachend nach allen Seiten winkt. Vor dieser Aufschrift, die wir eingangs zitierten und die als Bild über der ganzen Tagung zu stehen scheint. Unsere Arbeit dient der Einheit Deutschlands und der Erhaltung des Friedens, ein Chor. an der Kübernova unter, scheint die Nordwelt so hell und rot. Und wie freut sie sich denn die Nova unter, ist ja selbst das Morgenrot. Nova unter, Nova unter, wir erbauen dich mit Herzen und Händen. Seine wundvolle Nova unter, singt er selbst dem wie sein Lied. Die von morgen klingt ihm heute, jeder Morgen muss sich heute vollenden. Nova unter, junge Leute, neue Zeit, wir sind ein starker Schmied. Unsere jungen Freunde singen das Lied von Nova Huta. Und es erscheint uns sinnbildlich, dass gerade zu dieser Stunde dieses Lied hier in Deutschland gesungen wird. Denn eine Gemeinschaftsleistung ist der Aufbau dieses Werkes. Und eine Gemeinschaftsleistung wird seine Arbeit sein. Das Erz aus der Sowjetunion und die Steinkohle aus Polen. Das alles zusammen ergibt den Friedensstahl. Verschmolzen in einem deutschen Betrieb. Und Nova Huta, dessen Lied von dem polnischen Freund Lepkowski dieser Chor gerade singt, Nova Huta, den möchten wir eigentlich als Schwesterbetrieb des Eisenhüttenkombinates Ost bezeichnen. Denn auch dort entsteht auf einem ehemals freien und unbebauten Gelände ein Hüttenkombinat von nicht gekanntem Ausmaß. Und während noch das Lied von Nova Huta erklingt, immer noch gehen junge Pioniere zu den Ehrengästen, drücken ihnen die Hände, lachen zu ihnen herauf und begrüßen sie. Es ist ein schönes Gefühl, hier mitten im Hüttenkombinat zu stehen und um sich zu sehen. Zur linken Hand, dort sehen wir, dass gleichzeitig mit dem Werk auch die Sorge um den Menschen wächst. Denn dort stehen einige funkelnagelneue Wohnbauten, in denen die Hüttenwerker wohnen werden, wo sie sich ausruhen werden nach der Arbeit des Tages. Es sind schöne Wohnungen, die dort stehen, und man hat zwischen ihnen Grünflächen stehen gelassen, die Luft und Kraft geben werden. Wir stehen hier bei der Errichtung eines weithin sichtbaren Symbols der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk. Wir erblicken in dem neu erstehenden Hüttenkombinat an der Oder-Neiße-Friedensgrenze diesen Schwerpunkt Nummer 1 unseres Wiederaufbauwerkes. Einen großen und bedeutenden Akt unserer Friedenspolitik. Dieses Werk wird bestehen aus einem Hochofenwerk mit vermutlich 4 Hochöfen, einem Siemens-Martin-Stahlwerk mit einer Kapazität von 500.000 Tonnen Stahl jährlich, einem Walzwerk mit einer Kapazität von insgesamt 1 Million Tonnen Walzwerkserzeugnisse. Die Erzeugung von Roheisen und Stahl beruht im Wesentlichen auf der Verarbeitung von hochwertigen Erzen aus der Sowjetunion und von Koks aus Polen. Der Koks wird in Kähnen über die Oder und den Oder-Spree-Kanal angeliefert werden. Ebenso wird die Erzlieferung aus der Sowjetunion über Polen erfolgen. Im Jahre 1955 werden in diesem Werk allein 12.000 Arbeitskräfte beschäftigt sein. Eine ganze neue Stadt wird entstehen. Mit dem Bau dieser Stadt wird jetzt schon begonnen. Und so sehen wir, dass unsere Politik des Friedens, eine Politik der Verständigung und der Freundschaft zu unseren Nachbarn ist, so sehen wir, dass alle Kräfte sich vereinigen zu einem neuen Leben, zu einer neuen Zukunft. Und wenn wir jetzt dazu übergehen, diesen Hochofen 1 anzustecken, dann ist das ein großer symbolischer Akt unserer Politik der Freundschaft und unserer Politik der Verständigung. Und es ist gleichzeitig ein großer symbolischer Akt, der neuen Zukunft Deutschlands dient. In der Volkskammer haben wir die Fackel der nationalen Selbstständigkeit erhoben. In der Volkskammer haben wir die Fackel der nationalen Erneuerung des Volkes erhoben. Hier erheben wir heute die Fackel als Symbol unseres wirtschaftlichen Aufstieges. Und wenn wir uns entschlossen haben, diese Fackel in die Hand eines jungen Pioniers zu legen, so, liebe Freunde, soll das gleichzeitig das Symbol dafür sein, dass wir diese, unsere Arbeit der Zukunft und einer glücklichen Zukunft unserer deutschen Jugend gewidmet haben. Und ich wüsste, kein besseres Wort zu sprechen zum Schluss und zur Übergabe der Fackel als die Worte aus unserer Nationalhymne. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor und der eigenen Kraft vertrauend steigt ein neues Geschlecht empor. Und diesem neuen Geschlecht unserer Jugend wollen wir die Fackel reichen, dass sie selbst diesen Hochofen in Flammen setzen möge. An dem Feuer, das neben der Tribüne steht, hat soeben ein Arbeiter eine Fackel entzündet. Sie ist durch die Hände von Minister Seltmann an den Ministerpräsidenten Otto Grote wohl gegeben worden. Und er gab sie weiter an den jungen Pionier. Und nun läuft er, läuft durch die Gasse, die sich sofort gebildet hat, in Richtung des Hochofens. Wir haben diesen Hochofen oft gesehen. Wir haben ihn wachsen sehen. Und viele, die heute hier vor ihm stehen, die mögen beeindruckt sein von der Größe und Gewaltigkeit dieses Bauwerkes. Aber wir müssen immer daran denken. Bei Tag und Nacht, bei Sonne, Regen, Hitze und Sturm haben Menschen an diesen Bauteilen gestanden, haben geschweißt und genietet. Und obwohl der Arbeitslärm heute aus Anlass dieser feierlichen Stunde für wenige Augenblicke schweigt, so darf man immer wieder nur daran denken, dass dieses große Kombinat ein Ergebnis der kollektiven Arbeit all der vielen tausend Menschen ist, die jetzt unter den Klängen der Nationalhymne in Richtung ihres Werkes laufen. Durch die Gasse der Menschen, die sich bis zu der Arbeitsbühne des Hochofens gebildet hat. Und er läuft mit der hoch erhobenen Fackel durch diese Menge hindurch. Und das Klatschen und die Rufe, die ihn begeistern, die ihn vorantreiben, sie sind das beste Zeichen dafür, dass es nicht nur eine Fackel, eine Flamme ist, die dort hineingetragen wird. Es ist die Flamme der Begeisterung und die Flamme der Liebe, die in diesen Sekunden zum Hochofen getragen wird. Der Liebe zu dem Werk, an dem sie gearbeitet haben, Tage und Wochen hindurch.